A4b. Herr Müller, ich mache jetzt die gleiche Untersuchung an den Armen. Links ist in Ordnung. Und jetzt drücken Sie mal kräftig mit der rechten Hand zu. So, Herr Müller, schauen Sie mich mal an und versuchen Sie zu lächeln. Genau so, wie ich das jetzt vormache. Beide Wangen hochziehen. Die Backen hoch, Herbert. Beide. Du bist ja ganz schief. 155 zu 90. BZ im NAW war 115. Herr Müller, versuchen Sie mich anzuschauen. Ja, das geht doch. Es wird gleich mal hell. Ich überprüfe Ihre Pupillenreaktion. Das ist alles in Ordnung. Sättigung 96%. Hier ist das EKG, das Sie draußen gemacht haben. Okay. Rhythmisch. Kein Vorhofflimmern. Haben Sie sonst noch etwas bei Ihrem Mann beobachtet? Zum Beispiel, dass er sich übergeben musste oder gekrampft hat? Er hat nur immer so herumgewedelt, wissen Sie. Ich habe es ja erst gar nicht gemerkt, dass er mit der rechten Seite nichts macht. Ich hätte ihn gar nicht alleine lassen dürfen. Er war den ganzen Tag schon irgendwie so komisch. Sie haben sehr schnell und umsichtig gehandelt, Frau Müller. Da brauchen Sie sich keine Vorwürfe zu machen. Herr Müller, Frau Müller, hören Sie mir jetzt kurz zu. Sie sind im Moment in einem stabilen Kreislaufzustand. Wir haben die Blutwerte abgenommen und ich begleite Sie jetzt zur Computertomographie. Dort wird Ihr Kopf untersucht. Besser gesagt, wir schauen nach, ob sich in Ihrem Gehirn ein Gefäß verschlossen hat oder das Gegenteil, ob es geplatzt ist. Das kann man ohne diese Untersuchung nicht unterscheiden.